Zeit wird Ihnen präsentiert von Nupri. Ja, es ist ganz genau 14 Uhr, 59 Minuten und 45 Sekunden. Nupri, das Einkaufsziel der Ostbelgier. Radio Hermann, Ihr freier Sender für St. Vith und Umgebung. Jedes Wochenende auf 105,3 MHz. Der Sender mit B, wie Power. Okay, Color. Präsentiert die Hitparade. Die Top 20 der okay, internationalen Szene. Mikrofon begrüßen wir den Patrick und an der Technik der Alex. Also heute ist der Patrick an der Technik und warum? Ich bin ein bisschen durcheinander, das erste Mal, dass ich hier sprechen muss. Normalerweise mache ich die Technik in der Hitparade, aber Melanie ist leider erkrankt. Darum werde ich versuchen, heute die Hitparade zu machen. Und nächste Woche werde ich sie auch machen, da wird Melanie auch nicht da sein. Aber bevor wir da machen, fangen wir schon mit der Hitparade an. Und auf Platz 20 geblieben ist Genesis mit Tonight, Tonight, Tonight. Naja, jeder macht mal Fehler. Das war ja wohl aha, was wir hörten. Jetzt wollen wir ja, hast du die Platte drauf? Ja, hören wir uns mal Genesis mit Tonight, Tonight, Tonight. Ja, das war Genesis mit Tonight, Tonight, Tonight. Da kommen wir jetzt schon direkt zum nächsten Platz. Aber ich merke, es ruft ja noch keiner an. Wisst ihr die Telefonnummer vielleicht nicht? Sie lautet 22 61 11 und dann lasst ihr einfach schellen zwischen 1 und 5. Das heißt, der Interpret, der am Laufen ist, kriegt Punkte zwischen 1 und 5. Da können Sie das selbst wählen. Jetzt kommen wir zu Platz 19 und da steht ein französischer Titel, Korb und Korb mit Image. Ja, das war Platz 19, Korb und Korbs mit Image. Jetzt habe ich doch auch noch vergessen, ich glaube eben habe ich es auch vergessen. Sie sind gefallen vom 17. Platz. Jetzt kommen wir zu Platz 18 schon. Mit dem Lied von Clowns und Helden, Ich liebe dich. Ausgerechnet mir muss das passieren. Wir haben 87. Clowns und Helden, Ich liebe dich. Ein super Titel, ich habe es sehr gerne. Herr Alex, du nicht? Nein? Eieieiei. Aber ich merke, keiner ruft an. Ruft doch mal an unter der Nummer 22 61 11. Und gibt ihm Punkte zwischen 1 und 5. Das heißt, ihr lasst einfach schellen zwischen 1 und 5. Ich hoffe, dass ihr das bei dem nächsten Titel macht. Da haben wir, auf Platz 17 sind wir jetzt mit Mel & Kim, Respectable. Respectable. Ja, das war auf Platz 17, Mel & Kim. Sie sind allerdings heruntergefallen mit dem Lied Respectable. Wie ich höre, sind jetzt schon, ruft ihr alle an, das finde ich sehr schön, da bin ich nicht ganz allein. Es kann sein, dass ich nicht sehr gut spreche, es kommt, weil ich das erste Mal hier sprechen muss. Es sind bestimmt viele Freunde von mir jetzt zu am Hören. Aber ich versuche mich zu beruhigen und dass es alles läuft hier. Also das war Mel Kim, jetzt kommen wir zu Platz 6. Sie sind allerdings auch heruntergefallen von Platz 14, Aha, Manhattan Skyline. Aha, Manhattan Skyline. Ihr seid ja tüchtig hier am Rufen, da freue ich mich ja wirklich. Kommen wir schon zum nächsten Platz, ich weiß auch nicht, was ich mehr sagen sollte. Aber, wir haben auch noch die Werbung. Wenn Sie gerne kochen und backen, dann schalten Sie ein. Wo? Natürlich bei Radio Hermann. Denn dann begrüßen Sie jeden Freitag von 14 bis 15 Uhr in der Moderation Chefköchin Irene und in der Technik die Ingrid. Unser Service für Sie. Zu jeder Jahreszeit das passende Menü. Jeden Freitag von 14 bis 15 Uhr, Radio Hermann. Dann serviert Ihnen Ihre Irene die Küchentipps für jedermann. Radio Hermann, da werden Ihre Ohren Augen machen. So, kommen wir zu Platz 15 mit Bazzi, Bessie Physical. Das war Platz 15, Bazzi mit Buddy Physical. Stimmt's? Eben war es nicht richtig, sagte unser Techniker Alex. Und jetzt kommen wir schon direkt zu Platz 14 mit Alice Moyet mit dem Titel Wake in the Presence of Beauty. Alice Moyet mit Wake in the Presence of Beauty. Wie? Allison, Marie, jetzt habe ich schon vertan. Er sagt mir das durch Kopfhörer, das können Sie, liebe Zuhörer, nicht hören. Naja, man kann sich ja immer mal vertun. Für das erste Mal, dass ich immer hier vor dem Mikro stehe. So, machen wir weiter. Ah ja, auf Platz 13 haben wir Russo. Sie sind gefallen. Ah ja, ja, von Platz 3 mit Magique Noire. Ja, das war Philippe Russo mit dem Lied, mit dem Titel Magique Noire. Magie Noire. Jutsche. Ei. Aber wie ich höre, ruft ja keiner an für den Titel. Auch besonders für die französischen Titel nicht. Aber ich hab sie sehr gerne. Es ist aber schade, dass keiner anruft. Ich kann die Telefonnummer da immer mal durchsagen. Sie lautet 22 61 11. So, machen wir weiter. Ah, da haben wir ein Lied. Auf Platz 12 haben wir U2. Sie sind leider heruntergefallen von Platz 2. Und dabei habe ich mir auch geschrieben, sie stehen auf Platz 1 in der USA, der Top 10 der USA, und auf Platz 7 in Deutschland. Mit dem Lied White Out You.